Kompromisse. Die Generation ist das so ein Thema. Wir werden euch nach dem gleichen Schema. Alles Fremde holt sie hier rein. Das kann nicht der Wille des Deutschen sein. Rebellionen sind jetzt schon hier. Ihre Macht wächst und ihre Bier. Bleiben sie hier oder werden es mehr? Wir lassen es nicht zu, setzen uns vor mehr. Unser Blut ist 1000 Jahre alt. Sie verteidigen es auf ihrer Wald. Unsere Heimat besetzt ihr nicht. Den Vater zu bekämpfen, das ist unsere Pflicht. Es ist schon so weit, und der größte Feind ist die Zeit. Wenn sie uns zeigen, wie wir leben müssen. Und Berlin, Frankfurt, München und Wissen. Ich denke nicht mehr das, was sie mal war. So sehen, vor so vielen Jahren. Rebellionen sind jetzt schon hier. Ihre Macht wächst und ihre Bier. Bleiben sie hier oder werden es mehr? Lassen es nicht zu, setzen uns vor mehr. Unser Blut ist 1000 Jahre alt. Sie verteidigen es auf ihrer Wald. Unsere Heimat besetzt ihr nicht. Den Vater zu bekämpfen, das ist unsere Pflicht. Banden regieren hier den Alltag. Stellst du dich dagegen, dann bleibt dir nur der Tag. Solche Menschen verderben dieses Land. Wenn du dich versiehst, stehst du mit dem Rücken an der Wand.